Das Irrlicht selbst gehörte ja durchaus einer Familie an, der man, was Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit betraf, einiges vorwerfen konnte. Erst nachdem es eine Weile die Szene im Feuerschein beobachtet hatte, bemerkte das Irrlicht, dass jede der drei Gestalten dort entweder ein weißes Fähnchen bei sich hatte oder eine weiße Schärpe quer über der Brust trug. Also waren auch sie Boten oder Unterhändler, und das erklärte natürlich, dass sie sich so friedlich verhielten. Sollten sie am Ende sogar in der gleichen Angelegenheit unterwegs sein wie das Irrlicht selbst? Was sie sprachen, war aus der Entfernung nicht zu verstehen, aber da sie sich gegenseitig als Boten respektierten, würden sie vielleicht auch das Irrlicht als solchen anerkennen und ihm nichts tun. Und irgendjemanden musste es schließlich nach dem Weg fragen. Eine günstigere Gelegenheit würde sich mitten in der Nacht wohl kaum bieten. Das Irrlicht fasste sich also ein Herz, kam aus seinem Versteck hervor, schwenkte das weiße Fähnchen und blieb zitternd in der Luft stehen. Der Felsenbeißer bemerkte es als erster. »Mächtig viel Betrieb hier heute Nacht«, sagte er mit knarrender Stimme. »Da kommt noch einer.« »Huhu, ein Irrlicht«, raunte der Nachtalb, und seine Mondaugen glühten auf. »Freut mich, freut mich!« Der Winzling stand auf, ging ein paar Schrittchen auf den Ankömmling zu und piepste. »Wenn ich richtig sehe, so sind auch Sie in Ihrer Eigenschaft als Bote hier?« »Ja«, sagte das Irrlicht. Der Winzling nahm seinen roten Zylinder ab, machte eine kleine Verbeugung und zwitscherte. So treten Sie doch näher, bitte sehr. Auch wir sind Boten. Nehmen Sie Platz in unserem Kreis.« Und er wies einladend mit dem Hütchen auf die freie Stelle am Feuer. »Vielen Dank«, sagte das Irrlicht und trat schüchtern näher. »Ich bin so frei. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Blub.« »Sehr erfreut«, antwortete der Winzling. »Ich heiße Ückück.« Der Nachtalb verbeugte sich im Sitzen. »Mein Name ist Wuschwusul.« »Angenehm«, knarrte der Felsenbeißer. »Ich bin Björn Rachzack.« Alle drei schauten das Irrlicht an, das sich vor Verlegenheit wand. Irrlicht, dann ist es äußerst unangenehm, ganz unverhohlen betrachtet zu werden. »Wollen Sie sich nicht setzen, lieber Blub?« fragte der Winzling. »Eigentlich bin ich sehr in Eile und wollte Sie nur fragen, ob Sie mir vielleicht sagen könnten, in welcher Richtung ich von hier aus zum Elfenbeinturm komme?« »Huhu«, machte der Nachtalb, »will man zur kindlichen Kaiserin?« »Ganz recht, ich habe ihr eine wichtige Botschaft zu überbringen.« »Wir drei haben das gleiche Ziel, huhu«, erwiderte Wuschwusul. »Möglicherweise haben wir sogar die gleiche Botschaft«, meinte Ück-Ück. »Setz dich und red«, knirschte Björn Rachzark.